12. Wortakzent. Markiere bei den Berufen in 11 den Wortakzent. Hör zur Kontrolle und sprich nach. Поставь ударение в названиях профессий в задании 11. Послушай для контроля и прочитай вслух. Krankenschwester. Fußballspieler. Lehrerin. Tierarzt. Verkäuferin.